zu den Menschen zu kommen. Ich halte hier nochmal so ein, zwei Aussagen fest aus diesem Text. Sagt den Israeliten, sie sollen für mich eine Abgabe entrichten. Und dann wird aufgezählt, sie sollen etwas von folgenden Dingen für mich geben. Jedem, dem es am Herzen liegt. Das finde ich auch sehr interessant, dass Gott niemanden zwingt, in Gemeinschaft mit ihm zu kommen oder ihm auch Anbetung zu bringen. Ich habe letztens die Aussage gehört, wir kennen ja das aus dem Neuen Testament, die Aussage, wo Jesus so betont, einen fröhlichen Geber, einen freudigen Geber hat Gott lieb. Und dann hat ein Pastor, der mal die Ankündigung über die Kollekte gemacht hat, das ist ja immer sehr unangenehm sowas oder gehört nicht zu den spaßigen Sachen dazu, dass man eine Kollekte groß ankündigt. Und da hat ein Pastor gesagt, einen fröhlichen Geber, freudigen Geber hat Gott lieb, das hat schon Jesus gesagt. Aber die Großzügigen, die lieben wir als Gemeindeleitung ganz besonders. So kann man es auch stehen lassen. Aber hier möchte ich nochmal einfach herausheben, schon im Alten Testament lesen wir und sehen wir das Herz Gottes. Dass es Gott um etwas Freiwilliges geht. Dass Anbetung, was wir ihm bringen, etwas ist, was er ganz klar sagt, jeder, dem es am Herzen liegt, jeder, der was geben möchte, sein Leben, seine Anbetung, Lobpreis, das muss vom Herzen kommen. Und dann lesen wir in diesem Text weiter und darauf baue ich dann gleich auf, dass Gott dann letzten Endes sagt, die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien, was jeder freiwillig gegeben hat, sollen sie mir ein Heiligtum bauen? Und jetzt kommt diese Aussage. Denn ich will bei ihnen wohnen. Und das macht mich so, so sehr glücklich. Und das begeistert mich, dass Gott sagt, ich will bei den Menschen wohnen. Und dass wir schon im Alten Testament diesen Hinweis bekommen, Gott ist nicht irgendwo auf einem Berg oder irgendwo an einer Stätte, wo wir hinkommen. Auch wenn wir in Gemeinde zusammenkommen, kommen wir ja nicht dahin, weil Gott nur hier ist, sondern weil wir wissen, wir tragen Christus in uns und wir kommen zusammen, um das gemeinsam zu feiern. Und dann kommt nochmal obendrauf diese Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Also das kommt nochmal so on top obendrauf. So im Alten Testament schon diesen genialen Hinweis, Gott kommt zu den Menschen. Und er hatte dieses Verlangen schon seit ewig. Und in Jesus sehen wir dann letzten Endes diese Erfüllung. Ich möchte euch in ein paar Gedanken in diesen Text einfach mit reinnehmen, die ich einfach ermutigend finde in dieser Vorweihnachtszeit. In dieser Geschichte oder in dieser Aufforderung, die Mose gibt und sagt, bringt Gott etwas, sagt den Israeliten, bringt mir etwas freiwillig, da gibt es eine kleine Vorgeschichte davor. Nämlich Mose, das lesen wir in dem Kapitel davor, in 2. Mose 24, und ich habe das nicht als Lesung weitergegeben, weil das dann so viel gewesen wäre, das alles zu lesen. Aber in dem Kapitel davor lesen wir, das hat die Vorgeschichte, Mose steigt mit ein paar Leuten auf den Berg rauf, um Gott zu begegnen. Es waren Aaron mit seinen Söhnen und die 70 Oberhäupter, von den Stämmen Israels letzten Endes, die Sippenoberhäupter. Und mit denen ist Mose auf den Berg raufgegangen. Und dann hat Mose von Gott wieder Weisungen empfangen. Sie haben Weisungen von Gott bekommen und sie haben Gesetze und Gottes Herz gehört und so weiter. Und aus dieser Begegnung heraus auf dem Berg, da ist das entstanden, dass Gott gesagt hat, jetzt geh runter und sag den Israeliten, sie dürfen mir freiwillig etwas bringen, mit der Aussage, ich möchte bei ihnen wohnen. Und da möchte ich dir einfach zuerst einmal heute Morgen und mir natürlich auch diesen ganz, ganz genialen Gedanken weitergeben. Ich habe den gerade schon angerissen. Gott kommt zu uns und die Frage ist, warum? Und warum kam er? Und die Menschen in dieser Welt, die die Weihnachtsgeschichte nicht kennen, und das geht leider in unserem Land auch immer mehr verloren, wenn man mal Menschen anspricht, auch gerade jüngere Generationen, nicht, also die Generation nach mir, wenn man sie fragt, um was geht es am Weihnachten, viele wissen es nicht. Und da möchte ich uns einfach ermutigen, dass wir das hochhalten. Und Weihnachten ist so eine geniale Möglichkeit, das an Menschen weiterzubringen, dass wir diese eine einfache Aussage hochhalten, wie wir es schon im Alten Testament sehen. Mose geht auf den Berg mit 70 anderen Leuten, empfängt Weisungen von Gott und dann sagt Gott, hey, Moment, nicht da oben auf dem Berg möchte ich sein, dass ihr da hochkommt, sondern ich möchte runterkommen zu allen und ich möchte bei ihnen wohnen. Dass wir vor Weihnachten unsere Sinne nochmal schärfen und dass auch Menschen weitergeben im persönlichen Gespräch oder wach sind und raushören. Hey, wer weiß davon noch nichts? Ganz einfach an, ich mache das manchmal ganz gerne an der Kasse, ich sage frohe Weihnachten, auf den Sinn von Weihnachten. Kennen Sie den Sinn von Weihnachten? Ja, viele Geschenke und Fest der Liebe. Ich sage, haben Sie aber schon mal davon gehört, dass Gott in diese Welt gekommen ist? Nee. Und dann bin ich manchmal ganz perplex, weil die Geschichte bestätigt doch, dass das wahr ist. Und diese eine einfache erste Aussage, warum kam Gott zu den Menschen? Warum feiern wir Weihnachten? Ganz einfach, wir wissen das. Und das verbinden wir mit dieser Geschichte aus dem Alten Testament ebenso. Nämlich, weil Gott Verlangen nach Gemeinschaft mit den Menschen hat. Das geht übrigens noch viel weiter zurück. Das geht in 1. Mose, in die Schöpfungsgeschichte zurück. Und Gott schuf sich ein Ebenbild. Ein Wesen, was ihm gleich ist. Ein Wesen, was fühlt, was denkt, was hört, was empfindet wie er. Weil Gott diesen tiefen Wunsch nach Gemeinschaft hat. Also nochmal, warum kommt Gott zu mir? Warum kommt Gott zu mir? Ganz einfach, weil er Verlangen nach Gemeinschaft mit mir und dir hat. Und ich finde in dieser Geschichte, das, was wir hier lesen in 2. Mose 25, sagt den Israeliten, sie dürfen mir freiwillig etwas bringen. Und was davor passiert, das schließt uns noch ein bisschen mehr auf. Nämlich, als Gott dann Mose und den 70 anderen alles weitergegeben hat, dann heißt es, als sie auf dem Berg waren, in 2. Mose Kapitel 24 lesen wir das, in dieser Vorgeschichte, dann heißt es, als sie auf dem Berg oben waren und Gott gesehen haben und die Heiligkeit letzten Endes und Gottes Gegenwart wahrgenommen haben, dann heißt es, die ausgewählten Männer, die mit Mose auf dem Berg waren, durften Gott sehen, ohne dass er sie tötete. Und dann heißt es, dann aßen und tranken sie in seine Gegenwart. Und ich habe gedacht, wie genial ist dieser Gedanke. Wir haben heute Morgen einen schönen gedeckte Tische, wir wollen Gemeinschaft haben. Warum? Weil wir merken, das tut uns gut. Gemeinschaft untereinander, man redet miteinander, man tauscht sich aus, man tauscht ja nicht nur eine Tasse Kaffee aus, sondern man tauscht Emotionen aus. Hey, wie geht's dir? Ja, die Woche war nicht so gut. Man hat Anteil aneinander, das steckt hinter Gemeinschaft, man nimmt Anteil miteinander und aneinander. Und jetzt lesen wir hier in dieser Geschichte davor, wo Mose mit den 70 auf dem Berg waren, lesen wir diese begeisternde Aussage, sie durften Gott sehen, ohne dass er sie tötete, und dann aßen und tranken sie in seine Gegenwart. Hey, ich dachte, Gott ist natürlich ist es der große heilige Gott, vor dem man, hier heißt es auch, ohne dass er sie tötete. Wenn wir in Gottes Heiligkeit kommen, wir kennen das aus Geschichten aus dem Alten Testament, wo Menschen eine Vision von Gott hatten und es hieß, ich fiel wie tot auf dem Boden vor sein Angesicht. Wenn wir in diese Heiligkeit von Gott kommen, in seine Gegenwart, da ist kein Raum für etwas Dunkles und dann denken wir oft als Menschen natürlich, Wir vergehen, wir kommen um in seine Gegenwart. Aber gleichzeitig zeigt Gott uns, ich möchte mit dir einfach Gemeinschaft haben. Anteil an dir nehmen. Gott hätte ja Besseres zu tun gehabt, als dass sie jetzt in seine Gegenwart essen und trinken. Und das drückt dieses tiefe Herz aus. Ich möchte Anteil an den Menschen haben. Ich möchte einfach, dass die Menschen mit mir leben, dass sie sehen, ich bin bei ihnen. Ich möchte fühlen, ich möchte ganz tief mit ihnen verbunden sein, so wie Jesus das einmal gebetet hat. Im Johannesevangelium lesen wir das, dieses hohe priesterliche Gebet. Vater, wie du in mir bist, so bin ich in ihnen. Ist dieses tiefe Verlangen, dass Gott sich verbindet mit den Menschen. Ich finde das, und das ist sowas, Einmaliges, das findet man ja in keiner Religion. Findet man in keiner Religion. Ich war vor ein paar Wochen in der Türkei gewesen, habe mit meinem Sohn 4 Tage kurz Urlaubs-Sightseeing in Istanbul gemacht. Und ich bin von dieser Atmosphäre immer wieder erschrocken oder nehme es dann immer wieder wahr, wie man in dieser Religion versucht, Gott irgendwo etwas zu bringen, ihm wohlzugefallen. Und wir wissen, dass Gott zu den Menschen kam und bei den Menschen wohnt und wir dürfen in seine Gegenwart essen und trinken, ohne Ritualien einhalten zu müssen. Das ist befreiende Botschaft, die wir zu Weihnachten doch hochhalten dürfen. Hat keiner sonst zu bieten. Die ausgewählten Männer, sie aßen und tranken in seine Gegenwart. Und jetzt denkt man, okay, das ist Altes Testament, das ist so weit weg. Und gut, was hat das jetzt so für mich zu bedeuten? Ich möchte euch an diesem ersten Punkt, dann komme ich zum zweiten, möchte an diesem ersten Punkt einfach eine Geschichte erzählen. Das ist hier in Deutschland passiert. Ich war vor 3-4 Wochen in einer Gemeinde am Predigen. Und in diese Gemeinde geht eine ältere Frau, die seit 7-8 Jahren bestimmt nur in die Gemeinde kommt, weil sie sagt, ja, es ist schön, da zu sein. Und sie ist schon Anfang 80 und sie hat schon jahrelang gesagt, es ist schön, einfach dabei zu sein, so die Gemeinschaft unter den Leuten. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, sie hat jeden Sonntag die Botschaft von Gott gehört und hat sich aber niemals darauf eingelassen. War nur dabei, weil man halt in die Gemeinde geht, weil sie mal von jemandem mitgebracht worden ist. Und ich hatte dann in meiner Predigt erwähnt, dass die Möglichkeit besteht heute, dass Jesus Menschen begegnen möchte. Ich bin Freund davon, dass Menschen Jesus begegnen können, dass man auch die Möglichkeit dazu gibt. Und habe dann am Gottesdienst gesagt, Mensch, wenn jemand einfach Gebet haben möchte, ich stehe bereit mit noch 1-2 anderen, wir beten gern für Menschen. Und ich glaube, dass Gott heute Menschen begegnen möchte. Diese Frau, die kam nach dem Gottesdienst nach vorne und hatte gesagt, ja Mensch, ich habe in meinem Bein seit Monaten die Probleme, ich kann nicht richtig sitzen, also nicht richtig, wenn ich sitze, kann ich nicht richtig aufstehen und mein Bein tut weh und sie humpelte vor sich hin. Und dann habe ich gesagt, gut, beten einfach mal, gucken, was passiert. Und ich gehe da meistens ganz unkompliziert ran. Entweder es passiert was oder es passiert nichts. Also ich habe mir früher den Stress gemacht, eine Person muss jetzt geheilt werden, wenn ich für sie bete. Passiert auch oft, aber es passiert auch manchmal nicht. Und ich sage mir, schlimmstenfalls wird es nicht besser, bestenfalls erlebt die Person Jesus und wird geheilt. Ganz, ganz einfache Rechnung, oder? Also man kann nichts verlieren letzten Endes. Nur gewinnen. Und wir haben gebetet und auf einmal fängt sie an, es war ein ganz ruhiges Atmosphäre und auf einmal fängt sie an und sagt, oh, mein Bein, das wird ganz heiß. Und sie fing an und sagte, hey, da passiert irgendwas in mir. Und die Tränen liefen ihr Gesicht runter. Diese 82-jährige Frau. Und mich interessiert dann, was in Menschen passiert in so einem Moment. Weil ich, wenn Gott offensichtlich etwas tut, dürfen wir doch auch gerne mal nachfragen. Und habe ich gefragt, hey, was merkst du gerade? Ja, mein Bein ist ganz heiß und ich merke das erste Mal und das war mir viel wichtiger als das mit dem Bein. Und sagt sie, ich merke das erste Mal, dass Jesus da ist. Ich merke Jesus. Ich kann ihn regelrecht vor mir sehen. Nach dem Gebet sagt sie, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Setzt sich auf den Stuhl und sagt, hey, guck mal, das konnte ich nicht. Ich musste immer ganz mich abstützen und ich konnte nicht aufstehen vorher. Und sage ich, wow, was hast du erlebt? Sag ich das erste Mal, ich habe gemerkt, dass Gott da ist. Und ich halte fest, diese Frau ging seit über acht Jahren in eine Gemeinde. Hat niemals, das ist nämlich genau dieser Punkt, hat niemals realisiert, dass Gott da ist. dass er mit ihr Gemeinschaft haben möchte, dass er ihr Leben berühren möchte, dass sie ihn erleben, erfahren darf. Und sie aßen und tranken in seiner Gegenwart. Wenn ich in der Gegenwart von jemandem bin, erlebe ich denjenigen, ich höre von ihm, ich spüre ihn, ich nehme ihn wahr. Und diese Frau nahm ihn nach Jahren das erste Mal wahr. Und ich bin für Echtheit, also ich möchte keine gespielten Sachen haben. Jetzt habe ich sie vor ein paar Tagen, letzte Woche gesehen, auf einer Beerdigung. Habe da gar nicht mehr groß dran gedacht. Und dann spricht sie mich an, sagt, du Ruben, ich will dir nur mal was sagen. Das Gebet hat gewirkt und mit meinem Bein ist es immer noch alles in Ordnung. Dann sage ich, wow, das ist Jesus, der dich berührt hat. Dann sagt sie, ja, weißt du, seitdem, wenn ich die Augen zumache, ich sehe regelrecht vor mir, als ob Jesus bei mir ist. Dann sage ich, das ist ja nicht nur ein regelrechtes Sehen, das ist ein Wissen, dass er bei dir ist und du darfst dich glücklich schätzen, dass du Jesus jetzt in deinem Leben real wissen darfst. Und das begeistert mich. Das war übrigens nicht irgendwo in Afrika oder in Indien oder in Spanien oder in Mogadischu. Das war hier in Schneverding. Gott tut auch solche Sachen in Schneverding. Und wenn ich so etwas höre und sowas mitbekomme, dann verbinde ich das natürlich mit einer solchen Aussage, mit einem solchen Verben von Gott und ein Verben für uns, was wir schon im Alten Testament sehen. Und sie aßen und tranken in der Gegenwart Gottes. Das ist das Erste. Warum kommt Gott zu uns? Er kommt zu uns oder er kam auch zu uns und hat uns sein Verlangen gezeigt, zu uns zu kommen, weil er Verlangen nach Gemeinschaft mit mir und mit dir hat. Und da geht es nicht um Religion. Da geht es um eine Beziehung, die wir zu Gott haben dürfen. Es geht nicht um ein Ritual, sondern es geht um Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist seine Gegenwart, wie wir das gerade eben gehört haben. Könnt ihr noch? Ich habe nur noch einen Punkt. Ich liebe eigentlich 3, 4 Punkte Predigten, aber ich habe heute 2. Seid ihr noch wach? Sehr schön. Okay, das ist gut. Und jetzt waren sie in seiner Gegenwart. Und haben so ein Stück weit vielleicht auch die Offenbarung bekommen, hey Gott, geht es darum, dass er an uns interessiert ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man hat oftmals so Probleme mit, dass man sich unwürdig fühlt. Ich weiß nicht, wer kennt das? Also ich kenne das manchmal. So, wenn ich so mit Gott rede, ich fühle mich manchmal wirklich unwürdig. Und in dieser Geschichte lesen wir dann ja, dass Gott zu Mose sagt, hey, sag den Israeliten, jeder darf das geben, was er möchte. Und dann lesen wir von so Sachen wie, das, was ich gerne auch mehr hätte, davon habe ich viel zu wenig. Dann sagte er zu ihnen, jeder soll etwas von den folgenden Dingen bringen, die er für mich geben will, Gold, Silber, Bronze und so weiter. Und dann lesen wir von diesen wunderbaren Dingen, die jeder Gott geben darf, Gold. Und das ist etwas, was ich viel zu wenig habe. Also habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich weiß nicht, ob jemand genug Gold hat. Sag mir gerne, wann du da bist, wann deine Haustür auf ist. Ich komme gerne mal vorbei und hole mir was ab. Und weißt du, und Gold, das Einzige, was ich mir in Gold leisten kann, ist dieses Gold hier. Das ist ja auch nicht verkehrt. Mag sowas jemand eigentlich gerne? Nein, sowas mag keiner. Ne? Dann dürft ihr das gerne mal rumgeben. Jeder darf sich da mal einen rausnehmen. Wir geben hier auch einmal längs. Jeder darf sich da mal einen raus. Das ist ein bisschen Gold. Und ich habe mich gefragt, also eine ist noch drin. Ich hoffe, es reicht für alle. Aber ich darf das gerne mal da hinten an den Tisch hinten weitergeben. Und ich habe mich gefragt, Gold, für was steht Gold? Ich habe das ein bisschen nachgeforscht. Jetzt könnte ich mit ganz vielen hebräischen und griechischen Worten kommen, kann keiner was mit anfangen. Aber Gold steht auf der einen Seite für Reinheit. Gold steht für Reinheit. Gold steht aber auf der anderen Seite auch für Reichtum. Und ich habe hier die Verbindung gefunden, dass es hier heißt, sagt den Israeliten, sie dürfen mir das bringen, was sie geben wollen. Und jetzt lesen wir in der Weihnachtsgeschichte, als Jesus geboren wurde, was brachten sie ihm? Gold. Und ich finde diese Verbindung so genial, dass Gott hier von den Menschen etwas annimmt, schon im Alten Testament. Er nimmt ihre Gabe an, von unwürdigen Menschen nimmt er etwas an. Und es geht Gott gar nicht um Gold. Der hat genug davon. Die Straßen sind im Himmel mit damit geteert. Also, okay, es ist der Teer im Himmel, nehme ich wahr. Aber es geht gar nicht um Gold. Es geht Gott darum, dass Menschen ihm etwas bringen und er nimmt es an. Und der Ausdruck von Gold ist dann das Heiligste, das Wertvollste, was Menschen zu geben haben, das nimmt Gott an. Und das Interessante ist aber, und das ist auch ein ganz großer Punkt, und daran, oder aus diesem Punkt sind Kriege entstanden, sind Menschen getötet worden und so weiter. Aus diesem Verständnis, ich bin bei Gott angenommen. Meine Identität ist in Gott. Wenn das jeder leben und wissen würde, wirklich wissen, auch, ich sage es ganz bewusst, Kriegstreiber, die wir in der heutigen Geschichte hören, was wir, wenn wir den Fernseher anmachen, zum Beispiel ein Wladimir Putin oder was weiß ich, welche Leiter auch immer, wenn jeder Mensch wissen würde, der Gott Israels Jeshua nimmt uns Menschen an, dann hätten wir kein Verlangen danach, nach Besitz von anderen zu streben, weil wir uns angenommen wissen. Ist das richtig? Und das ist, an diesem Punkt fängt es nämlich an. Wenn ich das weiß, ich bin bei Gott angenommen, dann habe ich keinen Neid, dann habe ich kein Verlangen nach Besitz von anderen, weil ich in Gott schon alles habe. Und ich habe auch die Frage nach der Annahme betrifft ja nicht nur, dass man Besitz von anderen ergreifen will, es betrifft auch das eigene Selbstbild. Und weißt du, wie Gott uns sieht? Als ich das gelesen habe, die Geschichte davor, die Vorgeschichte in 2. Mose 24, bevor Gott sagt den Israeliten, sie sollen mir das gerne freiwillig bringen, Gold, Silber und so weiter, habe ich was sehr Interessantes hier herausgefunden. Mose steigt vom Berg herab mit den 70 anderen und dann heißt es, Mose hat er auf einmal Tiere geschlachtet, Opfertier. Und er hat das Blut, heißt es, von den Tieren aufgefangen in Schalen. Als er vom Berg runterkam. Er hat es aufgefangen in Schalen und dann hat er es über das Volk, das muss man sich mal vorstellen, das wäre heute zutiefst sektiererisch, wenn man sowas machen würde. Und dann hat er diese Schalen genommen und hat das Blut über das Volk gesprengelt. Stell dich mal vor, wird ein Gastredner angekündigt. Ich hatte dir ja 4 Termine für nächstes Jahr gegeben. Stellt euch mal vor, ich kündige jetzt an. Also der nächste Gottesdienst, wo ich da bin, bringe ich ein paar Schalen mit Blut. Und ich mache eine ganz tolle Sache. Ich besprengel euch damit. Ja, also ich glaube, ihr würdet sagen, Ruben, wir haben als Gemeindeleitung entschieden, du solltest das Predigtthema umändern. Oder wenn du das wirklich machst, dann brauchst du gar nicht zu kommen. Oder ich bringe die Waschmaschine mit. Aber dieses Ritual, was Mose hier gemacht hat, das schließt uns irgendetwas auf. Das Gold und die Gaben, die die Menschen Gott gebracht haben, konnte Gott nur annehmen, weil er sie durch das Blut des Opfers gesehen hat. Und hier sehen wir im Alten Testament wieder die Verbindung zum Neuen Testament. Jesus kam, damit er sein Blut für uns gibt. Er kam nicht hier, um ein schönes Leben hier zu leben. Er kam auch nicht, damit wir nur eine schöne Weihnachtsgeschichte haben. Er kam, um sein Blut zu verschütten, damit die Menschen zu ihm kommen und ihn anbeten können, in Gemeinschaft mit ihm leben können, sinnbildlich ihm Gold, Silber, Weihrauch und so weiter zu bringen. Das ist das, was du Gott bringst, wenn du Gott anbetest. Du bringst ihm dein Herz. Du bringst ihm dein Leben und das ist wie für Gott etwas, was er annimmt. Ich möchte dir an diesem Morgen was sagen und mir selber auch und mich damit auch ermutigen. Gott sieht uns durch sein Blut als rein und heilig an. Er sieht uns durch sein Blut als wertvoller wie Gold an. Er sieht uns durch das, was er durch Jesus gemacht hat. Und hier die Verbindung zum Alten Testament. Das Blut wurde besprengelt durch Mose auf die Leute, als er vom Berg runterkam. Und dann die Schlussfolgerung. Nein, ich will nicht auf dem Berg bleiben. Das Blut ist der Weg, dass ich zu den Menschen komme und unter den Menschen wohne. Mose, nimm das Blut, breit es über die Leute auf und ich komme zu ihnen und ich sehe alle als mein Heiligtum an. Und er sagt, ich möchte bei euch wohnen, baut mir ein Heiligtum. Ich weiß nicht, wie euch das geht, mich ermutigt das total. Denn noch einmal, ich schließe mit diesem Punkt ab und möchte hier auch noch eine Geschichte zu erzählen. Denn mit diesem Punkt, wenn die Menschen diesen Punkt verstehen, wird es keine Kriege geben, wenn sie das erkennen würden. Dass unsere Annahme bei Gott ist, durch seinen Sohn, durch sein Blut, was er vergossen hat. Dass er uns heilig und rein ansieht, wie Gold, noch viel mehr. Dann wird es kein Neid geben. Und auch eine ganz große Krankheit in dieser Welt ist selbst Minderwertigkeitsgefühl. Ich spreche vor 2 Wochen mit einer Frau, ich war in einer Gemeinde am Predigen. Ich habe euch ja erzählt, ich bin 2-mal im Monat in einer iranisch-persischen Gemeinde. Und vor 2 Wochen war ich da und wir hatten einen sehr schönen Gottesdienst gehabt. Und ich hatte nicht mal nach dem Gottesdienst aufgerufen, hatte ich nicht gemacht, wer sich für Jesus entscheiden möchte. Aber nach dem Gottesdienst kam eine Frau nach vorne. Sie stand vorne und fing an zu weinen und schluchzt und die Tränen liefen und sie war berührt und konnte kaum Worte finden und sagte, ich habe keine Hoffnung mehr, aber ich spüre heute Hoffnung. Und sie hat dann unter Tränen ihr Leben Jesus anvertraut und hat das erste Mal in ihrem Leben wieder Hoffnung gespürt. Die Vorgeschichte ist, diese Frau ist eine Iranerin. Ihr habt gerade so ein bisschen gehört vielleicht, was im Iran gerade passiert. Das ist eine Revolution auf der einen Seite, die dort hoffentlich angeschoben wird. Auf der anderen Seite findet hier ein Morden von zehntausenden Menschen statt, aufgrund des furchtbaren islamischen Regimes. Aber diese Frau war so deprimiert über die ganze Situation, logischerweise. Die hat in Hannover auf einer Kundgebung, hat sie eine Sängerin aus der Gemeinde, wo ich 2-mal im Monat bin, hat sie eine Sängerin gehört. Die hatte gar nicht groß was von Jesus erzählt, die hatte nur ein Lied der Hoffnung gesungen. Durch dieses Lied der Hoffnung hat sie gedacht, hey, wo die herkommt, ich muss sie mal fragen, wo sie herkommt. Sie spricht sie an, sie sagt, ja, ich komme aus der Gemeinde. Und den Sonntagmorgen entscheidet sie sich, da in die Gemeinde zu kommen, gibt ihr Leben Jesus und es hat Hoffnung und Leben wieder empfangen. An dem Samstagabend hat sie sich entschieden, weil sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben gesehen hat, sich das Leben zu nehmen. Und hat keine Beziehung zu Gott gehabt, kannte Jesus noch nicht an diesem Zeitpunkt, hat sich am Samstagabend entschieden, ich nehme mir das Leben, hat noch irgendwas aufgeschrieben, wo sie deklariert hat, Gott, was du hier zulässt, da will ich mit dir niemals was zu tun haben. Und kommt am Sonntagmorgen in Gottesdienst, gibt ihr Leben Jesus. Mein letzter Stand ist vor, wann war ich da? Letzte Woche war ich da gewesen. Sie sind immer noch in Kontakt mit ihr. Sie kommt in den Gottesdienst, sie lässt sich aufbauen, sie liest die Bibel und ist Feuer und Flamme für Jesus. Und wisst ihr was? Das ist eine weitere Sache, die mich begeistert. Denn wenn wir das sehen, dass inmitten unserer Vergänglichkeit, inmitten unseren Herausforderungen, inmitten unserer Welt, dass Gott sich entscheidet, zu uns zu kommen. Durch sein Blut, was Jesus gegeben hat, kommt er zu uns. Dann fangen wir an, auch inmitten der Dunkelheit seine Hoffnung zu sehen. Jemand hat mal gesagt, Hoffnungslosigkeit, die Hoffnung ist nicht das Wegbleiben von Problemen und von Dunkelheit, sondern Hoffnung bedeutet, die Anwesenheit von Jesus zu wissen. Und wenn ich so etwas mitbekomme, kann ich euch sagen, das schlägt mein Herz für, dass Menschen das erleben. Dass Menschen sich dessen bewusst werden. Gott kam zu uns, weil er Verlangen nach uns hat, Verlangen nach Gemeinschaft. Und zweitens, Gott sieht uns als heilig, als würdevoll an und er nimmt uns an durch sein Blut. Und das gibt Menschen Hoffnung. In der Mitte von Dunkelheit. Das gibt Menschen Hoffnung trotz Herausforderung. Das gibt Menschen Hoffnung, vielleicht in ihrer noch Hoffnungslosigkeit, aber Gott möchte da herausziehen. Amen. Seid ihr noch dabei?